Es lebte einmal im heiligen Russland ein Bauer mit Namen Wassili Grigorjewitsch. Der hatte drei Söhne, Grisha, Sascha und Wanja. Grisha und Sascha, die beiden Älteren, waren brave, fleißige Burschen. Wanja hingegen war ein ungeheurer Faulpelz. Die Arbeit schmeckte ihm wie dem Hund die Brennnesseln. Wo es ging, machte er einen großen Bogen darum. Grisha und Sascha fanden das ärgerlich. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie ihm die Faulheit längst ausgetrieben. Aber die kleine, bucklige Tante Akulina, die Wassili Grigorjewitsch den Haushalt führte, seit ihm vor vielen Jahren die Frau gestorben war, ließ das nicht zu. Wehe, wenn Grisha und Sascha es wagten, in ihrer Gegenwart über Wanja zu murren. Gleich schwang sie den Kochlöffel über dem Kopf und begann zu schelten. Lasst mir den Wanja in Frieden, das rate ich euch. Ich finde es nicht gerecht, Tantchen, dass Sascha und ich die ganze Arbeit im Hof und auf den Feldern verrichten sollen. Und Wanja hockt stundenlang hinterm Haus bei den Bienenstöcken im Gras, lässt sich die Sonne aufs Feld scheinen und träumt vor sich hin. Eines Tages wird dieser Faulpelz da draußen noch anwachsen. Was kann er dafür, dass er faul ist? Der liebe Gott hat ihn so geschaffen und damit basta. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Und das lasst euch gesagt sein. Solange ich am Leben bin, werde ich es nicht dulden, dass man dem Jungen auch nur ein Haar krümmt. Schreibt euch das hinter die Ohren. Sonst kriegt ihr von heute an bloß noch Wassersuppe und Trockenbrot. Und am Sonntag, wenn's hochkommt, einen versalzenen Haferpamps. Wanja war gegen Ende des Winters 17 geworden. Im Frühling darauf trug sich jene merkwürdige Geschichte zu, mit der alles Weitere seinen Anfang nahm. Es war in den Wochen vor Ostern. Wanja saß faul bei den Bienenstöcken und sonnte sich. Stunde um Stunde verstrich, schon war der Vormittag fast herum. Da kam Tante Akulina hinter das Haus gelaufen. Wanjuscha, Goldstück, magst du mir einen Gefallen tun? Morgen beginne ich mit dem Osterputz. Geh doch und hol mir im Wald einen Arm voll Birkenreiser für einen neuen Besen. Jetzt gleich, Tantchen. Bald ist es Mittag. Tut nichts, du kriegst einen Beutel mit gutem Essen mit. Einen Pfannkuchen auch? Ja, meinetwegen auch zwei. Aber mach schon. Dir zuliebe kann ich mit dem Osterputz nicht bis Pfingsten warten. Wanja schlenderte ohne besondere Eile zum Holzschuppen, wo die Beile hingen. Das Leichteste wählte er aus. Dann holte er in der Küche den Beutel mit seinem Essen ab und machte sich auf den Weg. Als er am Waldrand ankam, merkte er, dass er Hunger hatte. Er suchte sich zwischen den Birkenstämmen ein sonniges Plätzchen, ließ sich ins Gras fallen und streckte die Beine aus. Mal sehen, was mir das gute Tantchen alles eingepackt hat. Brot und Speck, harte Eier, ein Stück Schafskäse, zwei Pfannkuchen und eine Flasche Kwas. Das reicht gerade. Neben Schlafen und Faulenzen ist Essen meine liebste Beschäftigung. Wenn ich geschlafen habe, bin ich hungrig. Und wenn ich gegessen habe, werde ich müde. Ich werde mich eine Stunde aufs Ohr legen. Fange ich dann mit der Arbeit an, ist es immer noch früh genug. Ich finde, so lässt sich die Arbeit zur Not eine Weile aushalten. Schon halb eingeschlafen hörte Wanja plötzlich ein sonderbares Geräusch, ein Klappern, das aus der Tiefe des Waldes kam und sich langsam näherte. Jemand schlug da mit einem Stecken gegen die Bäume, in kurzen, unregelmäßigen Abständen. Wanja sah einen hochgewachsenen alten Mann durch den Wald auf sich zukommen, schlohweiß der Bart und schlohweiß das lange, offene Haar. Er trug einen Pilgermantel und schlug ihm dahinschreitend unablässig mit seinem Wanderstab gegen die Bäume. Denn er war blind. Zwei Schritte vor ihm blieb der Alte stehen. Du bist Wanja, der Sohn des Bauern Wassili Grigorjewitsch hier im Dorf. Ich habe mit dir zu reden. Mit mir? Was würdest du sagen, wenn jemand käme und dir eröffnete, dass du Zar werden sollst? Den würde ich auslachen. Dennoch wartet in einem fernen Land eine Zarenkrone auf dich. Du scheinst nicht zu wissen, Väterchen, dass ich der faule Wanja bin. Ich und Zar werden. Lach du nur. Wenn du zu Ende gelacht hast, kannst du dir ja mal anhören, was du tun musst. Nämlich? Um Zar zu werden, brauchst du zunächst eine Zeit lang nichts weiter zu tun, als zu faulenzen. Faulenzen, Väterchen? Auf dem Backofen liegen und faulenzen, um für die schweren und großen Aufgaben, die dir bevorstehen, Kraft zu sammeln. Geh jetzt heim und besorge dir 7 Säcke voll Sonnenblumenkerne und 7 Schafspilze. Was soll ich damit? Du steigst damit auf den Backofen und bleibst dort liegen, bis deine Stunde gekommen ist. Du darfst aber, merke dir das, während der ganzen Zeit nicht vom Ofen heruntersteigen, mit niemandem reden und nichts anderes essen als Sonnenblumenkerne. Davon freilich so viel du magst. Vanya schob die Mütze vom linken Ohr auf das rechte und überlegte. Es gab auf Wassili Grigorjewitschs Hof 2 Backöfen. Einen kleineren hinter dem Haus, der dem Tantchen zum Brotbacken während des Sommers diente, und einen zweiten bedeutend größeren in der Wohnstube. Dieser zweite war ein mannshoher, kastenförmiger Ziegelbau. Geheizt wurde er vom Flur her, und das in den Wintermonaten Tag und Nacht. Daher pflegte es auf dem Backofen sommers kühl zu sein, und im Winter, wenn draußen der Frost klirrte, war es dort oben behaglich warm. Nun, Vanya? Auf unserem Backofen in der Wohnstube lässt es sich gut eine Weile aushalten, denke ich. Im Faulenzen bin ich ohnehin Meister. Sonnenblumenkerne knack ich für mein Leben gern. Und eine Zeit lang mit niemand ein Wort zu reden, das sollte mir auch nicht schwerfallen. Bloß, woran merke ich, Väterchen, wann meine Stunde gekommen ist? Immer dann, wenn du einen der Säcke mit Sonnenblumenkerne leer gegessen hast, musst du versuchen, das Dach über deines Vaters Haus mit den Armen emporzustemmen. Schaffst du es, dass der Mond und die Sterne zu dir hereinscheinen, durch den Spalt zwischen Dach und Mauer, dann ist es soweit. Dann und nicht einen Tag früher darfst du vom Ofen heruntersteigen und aufbrechen in das ferne Land, wo die Krone wartet, die dir bestimmt ist. Die Zarenkrone. Das soll ich dir glauben, Väterchen? Ob du mir glaubst oder nicht, das ist deine Sache. Wenn du mir aber glaubst, dann bleibt mir noch eines zu sagen, ein letztes. Der Himmel ist hoch und das Land mit der Zarenkrone, die auf dich wartet, liegt fern von hier. Es liegt hinter 7 Ländern und 7 Königreichen, jenseits der weißen Berge. Präge dir diesen Namen gut ein. Das silberne 3-Kopeken-Stück, das du auf der Brust trägst, wird dir den Weg weisen. Das silberne 3-Kopeken-Stück? Meine Mutter hat es mir in der Todesstunde geschenkt. Seither trage ich es ständig in einem ledernen Beutel zwischen Hemd und Haut. Woher weißt du das, Väterchen? Ich muss gehen. Gott segne dich, Iwan Wassiljewitsch. Iwan Wassiljewitsch. Seit ich denken kann, ist es das erste Mal, dass mich jemand bei meinem vollen Namen genannt hat. Iwan Wassiljewitsch. An diesem Abend fehlte der faule Vanya beim Abendbrot. Das war ungewöhnlich, da er sonst immer als erster zur Stelle war, wenn es zu Tisch ging. Tante Akulina konnte sich nicht erklären, warum er so lange ausblieb. Während sie den Hirsebrei in die Schüsseln füllte, blickte sie immer wieder verstohlen zur Tür. Ich mache mir Sorgen um Vanya. Wo steckt denn dein Goldstück, Tantchen? Er lässt doch sonst keine Mahlzeit aus. Na, ich habe ihn um Besenreise hinausgeschickt in den Wald. Das war gegen Mittag. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Gewiss ist er bei der Arbeit eingeschlafen. Nun liegt er im Wald und friert. Der arme Junge. Na, macht euch nur über mich lustig. Ihr werdet schon sehen, wohin das führt. Recht hast du, Akulina. Spart euch die albernen Reden, Grischa und Sascha. Der Brei wird kalt. Hört mal, was war denn das? Hat er nicht eben etwas gegrunzt? Großer Gott, da liegt einer auf dem Backofen. Rasch ein Licht, Herr Sascha. Im hinteren Teil der Wohnstube, wo der Backofen stand, war es dunkel. Sascha holte das Lämpchen vom Nagel. Nun sahen sie, dass auf dem Backofen Vanya lag. Am Nachmittag war er unbemerkt aus dem Wald zurückgekommen. Niemand hatte gesehen, wie er die 7 Schafspelze auf den Ofen geschafft hatte und die 7 Säcke voll Sonnenblumenkerne. Danach war er selber auf den Ofen geklettert und nun lag er also da und blickte schlaftrunken in die Runde. Heiliger Erzengel Michael, du bist das Vanya? Ja, was tust du denn auf dem Ofen? Magst du nicht essen kommen? Fehlt dir was? Bist du krank? Hey, Brüderchen, hörst du nicht, dass das Tantchen dich was gefragt hat? Antworte gefälligst. Lass den Unsinn, Vanya, zum Donnerwetter. Und sprich, sonst erlebst du was. Ach, wirst du wohl auf der Stelle dein loses Maul halten, Sascha. Wie kannst du solch ungehobelt Reden führen? Siehst du nicht, dass der Junge krank ist? Vanya, Vanyusha, nun sag doch was. Lass mich mal mit ihm reden. Vanya, mein Sohn, willst du mir nicht sagen, was du hast? Ich beschwöre dich bei allen Heiligen. Sprich endlich! Gütiger Himmel, ist doch nicht etwas stumm geworden? Verstehst du mich wenigstens, Vanya? Er nickt mit dem Kopf. Na, taub ist also nicht. Gottlob, das ist schon ein Lichtblick. Ja, ein kleiner jedenfalls. Und nun hör mal gut zu, Vanyusha. Dass jemand die Sprache verliert, kommt zuweilen vor. Aber es muss nicht von langer Dauer sein, ganz und gar nicht. Morgen vielleicht oder übermorgen ist alles schon wieder gut. Darum wollen wir nicht den Kopf verlieren. In Vanyas Leben gab es von diesem Tag an bloß noch 2 Dinge. Wenn er nicht schlief, kaute er Sonnenblumenkerne. Und wenn er nicht gerade Sonnenblumenkerne kaute, dann schlief er. Tante Akulina, die immer wieder besorgt nach ihm schaute, unternahm alles Mögliche, um ihn vom Ofen herunterzulocken. Ohne Erfolg freilich. Es war um die Zeit der Heuernte. Die Tage waren heiß und die Arbeit auf den Feldern schwer. Grischa und Sascha schufteten von früh bis zum späten Abend. Nur mittags gönnten sie sich eine kurze Pause. Ach, ist das wieder eine Hitze heute? Ja. Vanya ist zu beneiden. Wir rackern uns ab wie die Ochsen. Und er liegt daheim, in der kühlen, abgedunkelten Wohnstube auf dem Ofen und räkelt sich. Nicht mehr lang, Grischa. Wozu gibt es Holz im Schuppen? Meinst du das Brennholz? Na, wir heizen den Backofen damit an. Diesen Abend noch. Und dann sollst du mal sehen, wie Vanya ins Schwitzen kommt. Boah, abgemacht, Sascha. Wir werden es ihm besorgen, bis ihm die Ohren glühen. Und er endlich von seinem verdammten Ofen heruntersteigt. Den ganzen Abend lang heizten Sascha und Grischa den Backofen ein, als gälte es, einen ganzen Wald zu verfeuern. Doch Vanya gab seinen Platz auf dem Ofen nicht auf. Die 7 übereinander geschichteten Schafspelze boten ihm gegen die ärgste Hitze von unten Schutz. Auch sonst gab es nichts, was ihn aus der Ruhe gebracht hätte. Da war, um ein weiteres Beispiel zu bringen, die Geschichte mit Nachbars Golja, dem frechsten Lausebengel im ganzen Dorf. Der zog eines Tages mit den anderen Dorfkindern vor Wassili Grigorjewitschs Haus und plärrte aus voller Kehle ein Spottlied, das er auf Vanya gedichtet hatte. Vanya auf dem Ofen, bu, bu, bu. Vanya auf dem Ofen, bu, bu, bu. Komm, komm, komm herunter, Fauler. Vanya, Fauler, Vanya, komm herunter. Bu, bu, bu. Beim letzten Bu haute Golja so heftig mit der Faust gegen die Fensterscheibe, dass sie zersprang. Da nahmen die Dorfkinder erschrocken reißaus. Aber wer ihnen nicht nachgelaufen kam, ja, wer nicht einmal hinter ihnen dreinschimpfte, das war Vanya. So verstrichen die Wochen, die Monate und die Jahre. Immer dann, wenn Vanya einen der Säcke mit Sonnenblumenkernen leer gegessen hatte, ein Sack reicht ihm für ein ganzes Jahr, machte er die Dachprobe. Flach auf dem Rücken liegend, versuchte er, das Dach von seines Vaters Haus mit den Händen emporzustemmen. Im 4. Jahr kam es ihm vor, als habe das Balkenwerk um ein winziges nachgegeben. Und im 5. Jahr wehte für einen Augenblick zwischen Dach und Hauswand die kühle Nachtluft herein. Daran merkte er, dass es mit seinen Kräften bergauf ging. Von alledem ahnten der Bauer Wassili Grigorjewitsch, Tante Akulina und Wanjas Brüder nichts. Immer seltener kam es vor, dass Grischa und Sascha sich über Wanja ärgerten. Sie hätten ihn vielleicht überhaupt vergessen, wenn nicht Aljoscha Rotschopf gewesen wäre. Der dürre, verschlagene Bursche mit seinem Fuchsgesicht fing nämlich eines Abends in der Dorfschenke damit an, sie gegen Wanja aufzuhetzen. Ihr beiden seid ganz schön dumm, Grischa und Sascha. Nimm dich in Acht mit dem, was du sagst, Rotschopf. Es ist doch wahr. Ihr schuftet euch krumm und lahm und euer Brüderchen liegt seit vielen Jahren faul auf dem Ofen und lacht sich eins. Ihr solltet ihm Beine machen, dem nichts nutzt. Oder habt ihr etwa Angst vor ihm? Frau Wanja! Sag das noch einmal, Aljoscha. Ja, nicht hier sollst du auf den Tisch schauen und gewaltige Reden führen, sondern daheim bei Wanja. Spar dir die weisen Ratschläge, Rotschopf. Wir haben dich nicht gefragt. Eigentlich hat er recht, Grischa. Es ist eine Schande mit Wanja. Wir sollten ihn wirklich vom Ofen runterjagen. Am besten heute noch. Das war endlich ein Wort, Sascha. Gut. Diese Stunde noch holen wir ihn vom Ofen. Und wenn wir ihn runterprügeln müssen. Grischa und Sascha gingen nach Hause, gefolgt von Aljoscha Rotschopf und einigen anderen Dorfburschen. Vor der Haustür hieß Grischa sie warten. Die Sache mit Wanja geht niemanden etwas an, außer Sascha und mich. Na klar. Verstanden. Ihr könnt zu den Stubenfenstern hereinschauen, wenn ihr Lust habt. Aber ins Haus kommt mir keiner von euch. Du sorgst dafür, Rotschopf, klar? Klar, Grischa. Sascha, hast du die Holzprügel? Ja, hier ist deiner. Dann komm. Stuhl. Kannst du nicht aufpassen, Sascha? Wenn Tantchen aufwacht, bekommen wir Ärger. Was meinst du, Grischa? Sollen wir Wanja erst wachrütteln oder gleich durchprügeln? Erst mal aufwecken, Sascha. Vielleicht kommt er freiwillig runter, wenn wir ihm unsere Knüttel unter die Nase halten. Hey, Goldstück! Genug gefaulenzt, wach auf! Na, Brüderchen? Ausgeschlafen? Sieh mal, was wir da haben, Wanja. Sind das nicht schöne, kräftige Knüttelchen? Was meinst du wohl, was wir mit denen vorhaben? Kannst du dir das nicht denken? Und jetzt runter mit dir vom Ofen, Faulpelz. Und zwar sofort, sonst werden wir dir den Buckel vollhauen, dass du dein Lebtag in deine Jacke passt. Der rührt sich nicht. Los, Sascha. Geben wir ihm die versprochene Abreibung. Die beiden stürzten sich mit den Knütteln auf Wanja. Der aber streckte mit einer raschen Bewegung die Arme aus. Blitzschnell packte er Grischa beim Gürtel und Sascha am Handgelenk. Rupp! Schleuderte er den einen unter die hölzerne Sitzbank im Stubenwinkel und schupp! Den anderen gegen den Türpfosten, dass es nur so rumpelte. Ganz verdattert schlichen die Brüder zur Tür hinaus, auf den Heuboden. Seither wurden die beiden von allen Leuten im Dorf gehänselt. Und Nachbars Golja hatte ein neues Lied gedichtet, diesmal auf sie. Sascha, Grischa, au, au, au, der Wanja haut euch grün und blau. Wann haut er euch denn wieder, ihr beiden traurigen Brüder? Was half es, dass Sascha den frechen Golja einmal zu fassen kriegte und ihm ein paar kräftige hinter die Ohren gab? Golja hielt sich die Backe und sauste davon. Wenig später, als Sascha und Grischa sich gerade mit Aljoscha Rotschopf unterhielten, tauchte der Lausebengel hinter dem nächsten Zaun wieder auf und schimpfte aus vollem Hals. Kleine Jungfrauen, das könnt ihr. Dazu seid ihr stark genug. Aber den faulen Wanja, vor dem habt ihr Angst. An den traut ihr euch nicht dran. Nicht mal zwei gegen ein. Was gibt's denn da zu lachen, Rotschopf? Eigentlich müsstet ihr einem ja leid tun. Sascha und Grischa. So. Die Rotznase Golja zählt nicht, aber ihr wisst ja, dass euch auch andere Leute im Dorf für Feiglinge halten. Och, Herr Wanja hat Glück, dass der nicht mein Bruder ist. Glaubt mir, dem werde ich zeigen. Dich dürres Elend pustet er einfach weg, wenn du ihm mit dem Knüttel kommst. Bei dem nützt der dickste Knüttel nicht. Dem muss man ganz anders kommen. Mit Feuer zum Beispiel. Mit Feuer? Ja doch. Was meint ihr, wie rasch der vom Ofen springt, wenn ihr ihm das Haus über den Kopf in Brand steckt? Ja, vielleicht hast du recht, Aljoscha. Vielleicht sollten wir wirklich... Das Haus anzünden? Ja. Du bist wohl nicht bei Trost, Sascha. Ich habe es satt, mich von allen Leuten verspotten zu lassen. Einmal muss damit Schluss sein. Außerdem, die Gelegenheit wäre günstig, jetzt, wo das Tantchen für eine Woche im Nachbardorf zu Besuch ist. Gut, Sascha. Drohen wir Vanya mit Feuer, dann nimmt er vielleicht Vernunft an. Das hoffe ich. Und wenn nicht? Brennt das Haus!